Abschnitt 35 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 272. Die Zeit entfloh, wo in der Flammen nagen, die Freud um mich den sanften Arm geschlungen. Sie ist entflohen, die ich beweint, besungen, doch ließ sie mir die Schmerzen und die Klagen. Der heil'gen Anblick muß ich nun entsagen, doch fliehend hat ihr Blick mein Herz durchdrungen. Mein war's einst, jetzt hat sich's ihr nachgeschwungen, wie sie es hier in ihrer Brust getragen. Sie trug's mit sich zum Grab und in den Himmel, wo sie jetzt mit der Siegeskrone pranget, die sie erworben durch ihr heilig Leben. Und mich quält nun der Leib, der ans Getümmel des Irdischen mich fesselt, mich verlanget, zum Wohnplatz sel'ger Seelen aufzuschweben. Ende von Abschnitt 35.